herzlich willkommen zum Uncast Episode 524 Unsinn und Wahnsinn. Wahnsinn war beispielsweise auch das Pokémon Go Fest 2020. Ja, ich habe schon Angst gehabt, das wird heute nichts mehr mit dem Uncast oder so, weil ja das Wochenende komplett statt recherchieren nur spielen war. Ja. Das war ein Marathon, ja, ich habe da drüber schon in der Rios Wochensicht gesprochen, aber letztendlich habe ich es dann doch geschafft, ja, im Schweiße meines Angesichtes, ja, weitere Themen zu recherchieren und da bin ich zu ein paar ganz interessanten Sachen gekommen, zum Beispiel ist ja jetzt das OnePlus Nord Handy rausgekommen, ja, OnePlus Nord, der Name ist also wirklich schlimm, ja, okay. Aber nicht ganz so schlimm wie das unsinnige Phone, das dahinter steht. Warum bin ich denn so polarisiert jetzt wegen diesem Gerät? Also, das ist dieses Gerät, was ich ja schon angekündigt habe, ja, das einen neuen Trend abzeichnet. Ja, und dass gerade OnePlus diesen blödsinnigen, dummen Trend mitmacht. Das finde ich schon ziemlich traurig. OnePlus eigentlich ja ein Synonym für wir machen es anders. Jetzt machen sie es genau wie Google. Ja, sie bringen ein vollkommen überteuertes Gerät raus, das im Vergleich zu der Konkurrenz sich nicht mehr groß abhebt. Ja, gut, ganz so schlimm, wie es bei Google, bei den Google Pixel ist, ist es natürlich beim OnePlus nicht. Also das ist durchaus noch ein vernünftiges Telefon. Nur halt zu teuer im Vergleich dazu, was man von anderen Firmen kriegt. Ja, zu wesentlich weniger Geld. Und bei Google war es ja vollkommen außer Relation. Aber dennoch hat das auch für ein Sturm der Entrüstung gesorgt, ja, in der OnePlus-Community. Und dann hieß es, okay, das OnePlus Nord kommt raus. Das wird ein günstiges OnePlus sein. Das heißt, man kann sich jetzt entscheiden, ob man ein überteuertes Handy will oder ein Schrotthandy. Ja, um es mal salopp zu sagen. Ja, ist es denn ein Schrotthandy? Das ist genau die Frage. Ja, $500 hört sich nicht nach Schrott an. Ja. Und ganz im Gegenteil, das ist immer noch teuer. Und zwar im Vergleich zu den Geräten, die zum Beispiel von Honor oder von vielen anderen chinesischen Marken, Xiaomi oder sonst irgendwie kommen. OnePlus ist übrigens auch eine chinesische Marke, also so ist es nicht. Muss ich ganz klar sagen, also billig ist das nicht. Das ist allenfalls okay, der Preis für ein Flaggschiff-Phone. Aber das ist ja kein Flaggschiff, okay? Das ist ja kein Flaggschiffsphone, sondern das ist ja das abgespeckte Mid-Range-Gerät vom OnePlus. Ja? Und so wird es auch eingeordnet, ja, als Mid-Range-Gerät. Und auch die Presse hat hier, die US-Presse vor allem, hat hier einiges zu sagen darüber. Natürlich, klar, heulen, das ist nicht in den USA gibt das Gerät, das war ja klar, ne? Ein Gerät, das es nicht in den USA gibt, das ist ja unvorstellbar für die, ne? So, ja, war Pech gehabt. Aber das andere ist schon sehr, sehr interessant. Die gehen da in den Mid-Range-Markt rein, ja. Der ist sehr heiß umkämpft. Da werden die mit dem Gerät keinen Fuß fassen können, ne? Und deswegen titelt hier auch zum Beispiel Fandroid 5 Gründe, warum das OnePlus Nord dead on arrival ist. Also tot beim Erscheinen. Ja? auch, dass ein IP-Rating fehlt, ist natürlich auch bei dem Preis kann man das schon irgendwo erwarten. Ja? Aber auch hier ist Fehlanzeige. Ja? Kein Kopfhörereingang, gut, ich weiß nicht, ob man das wirklich jetzt als Killer-Argument sehen kann. Mittlerweile ist es ja schon eigentlich schon Standard, dass kein Headphone-Jack mehr dran ist. Ne? Aber bei der OnePlus-Community hat es offenbar ein wirklich hoher Stellenwert. Ja, das haben Umfragen ja auch gezeigt, ja, in der Community. Und deswegen fragt sich hier Fantroid natürlich zu Recht, für wen ist das Gerät? Ja. Und hier habe ich hier mal die technischen Daten mir angeguckt. Ja, und also aus den Socken haut mich das nicht. Ein Plastikkörper, ja, also Plastik Frame mit Gorilla Glass 5, 184 Gramm schwer, 6,44 Zoll Display, Auflösung, also das HDR Plus, ja, 2400x1080, 20:9 AMOLED, 90 Hertz Bildwiederholfrequenz. Also vom Display her ist es ganz gut, da kann man nichts sagen. 48 Megapixel Kamera, Ultraweitwinkelkamera 8 Megapixel, Makrolinse 2 Megapixel und eine Tiefenlinse mit 5 Megapixel, keine Ahnung, warum das so viel ist. Die Front-Facing-Kameras sind auch sehr gut, 32 Megapixel und eine Ultraweitwinkel mit 8 Megapixel, also da gibt es nichts zu sagen. Jetzt kommt's aber, Snapdragon 765G. Da zeigt sich sofort, wo die Probleme sind, also dass das ein Midrange-Gerät ist. Jetzt ist hier in der Tabelle ein kleiner Fehler, da steht Speicher 8 GB, 12 GB, das ist so nicht richtig. Da haben die, glaube ich, die OnePlus Spezifikationen hier irgendwie mit herein gebracht, ja, auf der Produktseite von GSM Arena kann man das dann auch noch richtig sehen, das OnePlus Nord, wo haben wir das denn, ja, genau, hier ist es. Da geht es nämlich los bei 64 GB RAM und 6 GB Hauptspeicher. Also das ist 64 GB Storage und 6 GB RAM. Und genau das ist das Gerät für 499. Die anderen mit 8 GB RAM, 128 GB Storage beziehungsweise 256 GB RAM und 12 GB Storage kosten natürlich wesentlich mehr. Und auch wenn die RAM-Angaben ziemlich gut sind, muss man ganz klar sagen, Midrange bleibt eben da Midrange-Gerät. Ja. Die weiteren Daten, ich bleibe jetzt mal bei dieser anderen Tabelle hier, UFS 2.1 Memory-Zugriff ist auch eine Sache. Da wird heute schon 3.0 oder 3.1 UFS-Zugriff gewährleistet mit LP DDR4 RAM oder sogar 5. Und das ist dann natürlich schon was ganz anderes, ja, von der Geschwindigkeit, vom Speicherzugriff her. Also da gewinnt man keinen Blumentopf mehr. Ja. Eben, wie gesagt, der fehlende 3,5 mm Klinkensteckeranschluss. Wi-Fi-Bereich ist auch alles ganz normal. Bluetooth 5.1 und USB 2.0, Typ C 1.0, Reversible Connector und USB OTG ist klar. Ja, also man hat hier auch bei dem USB-Anschluss etwas gespart. Ja. Fingerabdrucksensor ist unterm Display, das lasse ich durchgehen, das ist sogar gut. Ja. Aber 4115 mAh Akku hört sich an, als ob das Gerät auch sehr gut durchhält. Aber eben, nichtsdestotrotz lässt sich das hier nicht unbedingt als super Hightech-Übergerät verkaufen. Ja. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Ob es jetzt tot ist bei Erscheinen oder nicht, wird sich erst zeigen. Übrigens, es sei hier ja noch erwähnt, dass es, wenn ihr vielleicht schnell seid, ich glaube, es handelt sich nämlich um einen Fehler, könnt ihr vielleicht bei Amazon die 12 GB Version für 499 € abstauben, solange es die Firma noch nicht merkt. müsste es gehen. Die haben nämlich tatsächlich hier dieses 256 GB RAM, 12 GB, Entschuldigung, 256 GB Storage, 12 GB RAM Modell für 499 bei Amazon mal gut. Das ist ein Fehler, Leute. Okay, aber wie gesagt, ansonsten ohne diesen Fauxpas bei dem Preis ist es dann eben durchschnittlich und das reicht heutzutage eben nicht mehr aus. Nicht durchschnittlich hingegen ist das Lenovo Legion Duel oder Duel. Denn das ist ein Gaming-Smartphone und da wisst ihr ja, da gibt es immer so richtig Power. Ja. Und hier ist das natürlich dann auch nicht anders. Ein performanter Prozessor natürlich, ja. Aber die interessante Sache ist, also ich sag's mal kurz, Snapdragon 865 Plus, 16 GB RAM, plus wohlgemerkt, ja, 16 GB RAM in der Großausstattung, 512 GB Flash-Speicher. Nicht schlecht, ja. 6,65 Zoll Display mit 2340x1080 Pixel, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz. Alles, was das Gamer-Herz also benötigt, nach richtigen USB-C-Anschlüssen sogar dran. Das Legion Phone Duel hat zwei Akkus mit je 2500 mAh Kapazität. Interessant. Ich weiß nicht, warum die zweimal 2500 gewählt haben, nicht lieber einen 5000 mAh Akku, aber die werden schon Gründe haben, vielleicht auch, dass man mehrere Akkus austauschen kann, wobei, ne, ihr hört's, das bedeutet, ihr habt ein austauschbarer Akku, ne? Nicht schlecht. Und eine Besonderheit ist, die Front-Facing-Kamera, die klappt nicht oben aus, sondern auf der Seite. Wenn ihr jetzt denkt, was denn das? Na, überlegt mal, wie hält ihr denn das Gerät beim Spielen? Richtig, fast immer seitlich, ja, im Landscape-Modus. Ja, und noch besser, ihr habt die Hände links und rechts und verdeckt somit die Kamera. Ja. Aber wenn die Kamera nach oben in der Mitte rausfährt, wenn ihr seitlich halt, dann ist es perfekt. Ja. Videochat ist natürlich auch super zu machen, 16:9 Format dann. Richtig gut. Also da haben die sich was überlegt. Absolut richtig so. Warum haben die Hersteller das nicht schon längst mal bedacht? Ich finde, die Smartphones werden viel zu wenig im Landscape-Modus benutzt. Ja? Ich finde es sehr, sehr schade. Und auch wenn zum Beispiel Hersteller, das machen fast alle, hier ihre Geräte locken, sodass man die im normalen Betrieb, die Oberfläche hier, gar nicht in den Landscape-Modus schalten kann. Ja? Das finde ich sehr, sehr schade. Da muss dann zusätzliche Software installiert werden, damit das geht. Aber mir wäre das sehr, sehr recht, wenn man das Handy auch ganz normal im Landscape-Modus benutzen kann. Ich bin eigentlich Landscape-Modus-Fan. Okay, wenn die Tastatur aufklappt, ist dann natürlich vorbei mit dem Landscape, ne? Das ist klar. Aber ansonsten finde ich die Benutzung des Gerätes im Landscape-Modus einfach viel, viel besser. Ja, und ich zitiere da oder ich würde da gerne mal wieder hinweisen, ja, auf die Zukunftsvision von The Expanse, ja, wo man es dann tatsächlich so und so nutzen kann, zwar in jeder Situation, finde ich absolut cool. Das war auch am Anfang von den Android-Handys auch so, da konnte man das auch ganz normal im Landscape-Modus benutzen, ja, das HTC 1 beispielsweise war da auch Standard, ne. Und das ist jetzt wieder fast komplett verschwunden. Ne? Muss hier auf meinem Honor auch mal so eine App installieren, wo das dann ermöglicht, weil, ja, wie gesagt, also ich finde die Benutzung im Landscape-Modus viel, viel besser. Ja? selbst das Freischalten mit dem Fingerabdruck-Scanner hinten funktioniert besser für mich im Landscape-Modus als im Portrait-Modus. Nun gut, also das Phone Dual hat dann sicherlich auch im Betriebssystem einen Schwerpunkt, dass es eben auch im Landscape-Modus benutzt werden kann, des Öfteren, weil wenn man Selfies macht, ja, wenn man Videochat macht und so weiter, dann muss man das Gerät ja in den Landscape-Modus drehen. Okay, was haben wir noch? Mario Kart Tour. Ja, Nintendo, die haben es gelernt, dass der Landscape-Modus noch lebt, ja. So sieht's aus. Der Landscape-Modus ist nicht tot. Vor allem ja nicht bei Spielen. Und da fragt man sich, warum war denn bisher Mario Kart Tour nur im Portrait-Modus zu spielen, im Portrait-Modus und nicht im Landscape-Modus? Ja. Das hat sich aber jetzt geändert. Endlich! Jetzt könnt ihr auch im Landscape-Modus Mario Kart spielen und das macht viel mehr Spaß als im Porträt-Modus. Ja, viel mehr Spaß. Und da gibt es auch neue Control-Layouts zur Steuerung. Ich finde es ganz, ganz toll und das macht es wieder richtig Spaß, neu zu zocken hier. Ja, die haben es kapiert. Nachdem auch viele Leute gemotzt haben, deswegen, Spieler möchten halt ihre Games im Landscape-Modus spielen vorwiegend. Es sei denn, es sind wirklich die 0815 Casual Games, wo es wirklich keinen Sinn macht. Ja? Aber Moment mal, macht's überhaupt bei irgendeinem Spiel, also selbst beim Sudoku macht es doch Sinn, oder? Landscape zu nutzen. Naja. Gut, das Nubia Red Magic 5S, das hat ebenfalls Ambitionen, dass es wohl des Öfteren im Landscape-Modus benutzt wird, denn das bietet sogenannte Shoulder-Buttons. Ja? Und jetzt, Leute, also das finde ich natürlich super, heißt ja, mehr Landscape-Modus, mehr Landscape-Modus, ja. Ich glaube, ich mache hier eine Landscape-Demo. Ja. Ich finde das einfach viel, viel besser. Ihr könnt so viel mehr mit eurem Smartphone machen, wenn ihr es im Landscape-Modus benutzt. Ja. Ja. Aber jetzt fängt hier mit dem Red Magic 5G auch noch was anderes an. Ich hoffe nur, dass das keine Schule macht. Denn jetzt wird auch noch die Abtastrate von den Tasten ja, dargestellt als äußerst wichtig. Ja, mag ja sein, dass es durchaus für Gamer wichtig ist, aber wollen wir jetzt wirklich hier noch ein Herzrennen zur Abtastrate der Tasten machen? Denn hier wird groß angekündigt oder gesagt, ja, das Red Magic 5S hat eine 320 Hz Schulter-Button-Abfrage. Also die Buttons oben, ja, werden 320 Mal die Sekunde, ja, abgefragt. Okay. Gut. Jetzt haben wir 320 Hertz Shoulder-Button, ja, und 240 und 144 Hertz Display. Moment mal. Moment mal. Also das heißt, ihr könnt mit dem Shoulder Button könnt ihr schneller reagieren, als ihr sehen könnt auf dem Display. Finde den Fehler. Ansonsten ist das Teil natürlich, wird bestimmt wieder imposant, ja, ich lasse mal mit den technischen Daten, viel ist auch noch nicht bekannt. Da werden wir in Zukunft allerdings noch einiges darüber zu reden haben, wenn es sich dann dem Erscheinungsdatum nähert. Ich habe noch was anderes gelesen die Woche. Da habe ich gedacht, was? Wirklich? Also, ich bin mir da nicht so sicher, ob das so stimmt und vor allem auf welchem Markt das so ist. Also die Meldung gab es bei GIS China. Vielleicht ist es auf dem chinesischen Markt durchaus so, kann ich mir durchaus vorstellen. Ja. Bei uns würde ich aber das nicht sagen, und zwar eine, dass die Android-Kunden eine höhere Treue zur Marke haben als iOS-User. Das wäre mir zumindest in unseren Gefilden hier neu. Ja. Also ich meine, die Apple-User, wenn sich da nicht was geändert hat, dann sind die doch ihren Geräten treu. Ja. Das ist eine interessante Feststellung. Wie gesagt, in China mag das durchaus sein. Ja. Wie das im Verhältnis weltweit aussieht, weiß ich nicht. Ja. Gut, China hat ja dann einen Riesenanteil daran, ne, ist ganz klar. Also von daher, ja, kann das durchaus so möglich sein. Ne? Auch weltweit. Aber das weiß ich jetzt halt nicht, in welcher Region. Jedenfalls ist es interessant, dass es überhaupt eine Region gibt, wo das so ist. Ne? Und diese Brand Loyalty, ja, wie das heißt, ja, ist bei Android dort, ich kann es hier aus den Daten, aus der Meldung nicht sehen, ob wo das gilt, ob das global gilt oder ob das nur in China gilt, ich weiß es nicht. Jedenfalls 91% und die iOS-Marke, also Apple, bei 86%. Also schon einiges mehr, ja, 5% mehr bei Android-Nutzer. Das ist interessant. Und trotzdem zeigen die Zahlen auch, dass sich doch die verschiedenen Lager festgefahren haben. Ja, also wenn ich die Zahlen sehe, 86% der iOS-User bleiben iOS-treu und 91% der Android-User bleiben Android-treu, dann gibt es für mich hier eine ganz klare Spaltung. Ja, ganz klar. Naja, gut, das pfeifen die Spatzen ja von den Teschern, ne? Schon seit eh und je. Okay, das Realme V5, die werden ein MediaTek, oder das Realme V5 wird ein MediaTek Dimensity 720 nutzen. Ja, und zwar wird das Gerät wohl am 3. August veröffentlicht werden. Also wieder ein neues Gerät mit dem Dimensity. Und Leute, jetzt geht's richtig ab momentan bei MediaTek. Also wenn ich meine Wetten abschließen würde, ja, wer hier ganz, ganz groß in den nächsten 2, 3, 4 Jahren kommt, dann ist es MediaTek. Die reißen momentan alles an sich, übrigens auch mit Konsequenzen. Die Nachfrage von den MediaTek-Chips ist momentan so groß, dass sie bei den Midrange-Modellen nicht mehr liefern können momentan. Ja? Das könnte einige Telefone betreffen, übrigens auch Ukitel und Ulefone, ja, die wo ich immer mal wieder im Auge behalte. Dass MediaTek denen nicht mehr genug Prozessoren liefern kann zur Produktion. Das ist schon wirklich frappierend momentan. Und es verdichten sich ja auch immer weiter die Gerüchte, dass Huawei Huawei als MediaTek als Hauptchip-Lieferant in Zukunft nehmen wird. Ja, es sind zwar auch Gespräche mit Qualcomm beispielsweise im Gange, aber erste Modelle mit MediaTek-Prozessoren sind ja schon auf dem Markt, ja, von Honor und Huawei. Also das ist wirklich ein Riesending. MediaTek hat, also ich weiß nicht, ob die vielleicht so Dankeschreiben an Donald Trump verschicken, ja, so jeden Tag, vielen, vielen lieben Dank, ja, dass du so einen großen Mist baust, ja, wir können uns nicht mehr retten vor Aufträgen, ja, danke, danke, danke, du machst uns zu reichen Leuten, ja, offenbar, ja, es ist schon witzig, muss man schon sagen. Okay, das Nubia Red Magic oder der Nubia Red Magic Wi-Fi 6 Gaming Router kommt am 28. Juli. Bevor ihr aber jetzt sagt, den brauche ich. Ja, das Teil ist natürlich sehr, sehr schön. Ja, aber auch sehr groß. Es ist so ein viereckiger Klotz. Ja, und das Ding hat ja, solche, oben solche Luftrillen, ja, möchte ich fast, möchte ich sagen, ja, also so Öffnungen halt, ja. Und sieht eher nicht wie ein Router aus. naja, okay. Aber ich meine, es ist schon stylisch als Gamer, ja, aber es ist nicht das, was man so unter Standard-Router versteht. Außerdem, die Antennen sind innenliegend, ja. Das sieht aber aus wie ein Plastikgehäuse, von daher dürfte das kein Problem sein. Diese Lüftungsschlitze machen mich allerdings eher nervös, muss ich ganz klar sagen. Ja. Aber okay. Mal gucken. Ich würde meine Wetten abschließen auf den Honor-Router, ganz klar. Der ist nämlich jetzt erhältlich. Den kann man bestellen, auch in Deutschland. Jetzt muss ich mal gerade schauen hier. Also das kommt davon, wenn man die Seiten hier schließt. auf jeden Fall ist das auch ein Wi-Fi 6 Router und der sieht schon eher aus wie ein normaler Router. Der kostet auch nur ziemlich wenig. 79,90 Leute kostet der im Moment. Und da gibt es sogar, hier könnt ihr auswählen momentan, ob ihr kostenlosen Honor Band 5 haben wollt oder Honor Sport Bluetooth Kopfhörer. Ja. Das Teil bietet, ich sag's gleich mal richtig, 3 Gigabit Ports, 1 Gigabit Port, also sind 4 Ports dran, aber 1 Gigabit Port braucht man zum Anschluss an das Modem. Hier drin ist kein Modem enthalten. Das ist nur ein Router. Ja? Das Modem selbst kann man entweder den alten Router nehmen vom Netzbetreiber oder halt ein separates Gerät holen. Ja? Und daran wird dann dieser Router angeschlossen. Wer sowieso 2 getrennte Netzwerke haben möchte, für den ist das eh egal. Wird es dann eh hinter den Router anschließen, ja, und gut ist. Die 3 Gigabit Ethernet Ports sind dann allerdings voll zu nutzen, logischerweise. Hier sind 4 Antennen, die auch markant rausstehen, allerdings designmäßig ganz gut gemacht. Das sind also so platte Stäbe, möchte ich sagen. Ja, keine runden antennentypische Dinge. Ja. Und der Router ist ziemlich flach und hat richtig, meiner Meinung nach, ein richtig schönes Design. Sieht auch sehr, sehr simpel aus. So ein Reliefaufdruck Honor. Ja, und ansonsten ist der Router weiß. Es gibt eine Leuchtdiode vorne und einen kaum sichtbaren Knopf in der Mitte. Das war's. Wahnsinn. Ich finde das richtig schön. Und der Preis 79,90 ist auch richtig gut. Durch das Wi-Fi 6 könnt ihr bis zu 3000 Megabit die Sekunde über Wi-Fi übertragen. Oh, und das ist eben der neueste Standard. Vorausgesetzt natürlich, eure Geräte können auch Wi-Fi 6 nutzen. Ja, so ist das. Hier gibt es auch noch Neuigkeiten zum Galaxy Tab S7 und S7 Plus. Das sind nämlich jetzt die Daten durchgesickert, steht kurz vor der Ankündigung, ja, ja. Und das S7, ich muss noch mal kurz sagen, 11 Zoll IPS Panel, 2560x1600 Bildpunkte Auflösung, ja, kann ziemlich hell werden. Ja. Das Galaxy Tab S7 Plus, 12,4 Zoll AMOLED Screen mit 2800x1752 Pixel. Beide haben 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und auch diesen S-Pen Stylus wird bei beiden genutzt. Ist also das gleiche, was auch das Samsung Galaxy Note 20 nutzt. Beide Geräte haben einen Snapdragon 865 Chipsatz drin und 6 GB Speicher mit 128 GB Storage. Ist das nichts? Ich finde es ganz gut. Beides sind auch mit DeX-kompatibel, also diese Desktop-Emulation, die Samsung hat. Ja. 6 GB kommen mir zwar immer wieder zu wenig vor, also 8 GB wäre wirklich schön gewesen. Vielleicht gibt es auch noch eine 8 GB-Version, das sind ja noch nicht die offiziellen Daten hier, das sind nur das, was jetzt eben durchgesickert ist. Vielleicht gibt es ja doch noch ein Modell zur Auswahl mit 8 GB RAM. Ich würde es fast mir so denken, denn dieses 7 Plus Tablet, das ist ja das absolute Topmodell von Samsung, und da müsste es doch noch auch was mit 8 GB geben, ansonsten wäre das wirklich ein Armutszeugnis, das kann ich mir nicht vorstellen. 7040 mAh Akku für das S7. Das S7 Plus hat 10.090 mAh Akku, also nochmal ein gutes Stück mehr. Ja. Mehr weiß man jetzt noch nicht genau, was da Sache ist, vor allem mit LTE und Wi-Fi Versionen. Wie gesagt, da wird es sicherlich noch Ankündigungen geben. Und ich bin aber mal gespannt. Es hört sich wirklich interessant an, ja, dieses S7 Plus Tablet. Auffällig ist hier auch ganz klar, die Bildschirmdiagonalen sind größer als üblich. Normalerweise sagt man ja, okay, 10,1 Zoll, das war bisher immer so das Standard bei den großen Tablets. Aber man hat offenbar gemerkt, also wenn so ein Gerät, so ein Smartphone schon fast 7 Zoll hat, Display, dann sind 10,1 Zoll jetzt nicht so extrem viel mehr. Und dann sagt man, okay, also hier, wir machen ein 11 Zoll Display mal und das Topmodell, das 12,4 Zoll. Und damit kann man dann auch schon richtig was mitarbeiten, weil man einfach mehr Platz hat. Auch mit dem Stylus zusammen natürlich, wunderbare Sache. Und ich muss das Teil mal probieren, wie das zusammen mit dem Stylus hier funktioniert. Allerdings möchte ich auch auf jeden Fall auf das Honor Tablet warten, das leider jetzt nochmal von der Veröffentlichung her in den August verschoben wurde, wegen den Unwettern in China. Auch das kommt ja mit einem Stylus und hat natürlich ein absoluter Kampfpreis. Der Preis, der hier zu erwarten ist bei dem S7, der dürfte sich gewaschen haben. Das ist nichts Neues bei Samsung, ja. Aber immerhin. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ne, MediaTek, die sind da auf einer starken Kurve nach oben. Und die beginnen jetzt bereits mit der Entwicklung von 6G. Ja, ihr habt es richtig gehört. 6G-Entwicklung fängt jetzt an bei MediaTek. Ja. Während die anderen alle noch bei 5G jetzt alles sich konzentrieren darauf. Natürlich im Hintergrund laufen bei vielen Firmen schon die Forschungen dazu. Auch bei MediaTek hat es eben jetzt angefangen. Und somit ist auch klar, die werden auch bei der nächsten Generation der Netze dabei sein. Ja, faszinierend. Was aus MediaTek geworden ist, ist wirklich sehr, sehr interessant. Vor ein paar Jahren war das noch so ein Anbieter, der zwar stark vertreten, ja, aber mehr so im Low-End-Billigbereich, ja, so bei diesen No-Name-Tablets und Smartphones, da waren die dann zu sehen, ja. Und die haben sich ganz schön gemausert hier und sind jetzt wirklich ganz vorne im High-End-Bereich mit dabei und spielen da eine Rolle. Und das wird sich in den nächsten Monaten, Jahren noch deutlich verstärken. Ich bin sehr gespannt. Das sind so die kleinen Bereiche, die mich noch richtig interessieren, die noch richtig für Spannung sorgen, ja, wie entwickelt sich das weiter, beispielsweise jetzt mit den MediaTek-Prozessoren, was für Einfluss wird es haben auf die Android-Welt, auch auf die Preise, weil die trotzdem, dass die von den Leistungsdaten her schon sehr, sehr weit oben in der Spitze mit dabei sind, sind die Preise weit unter denen der Konkurrenz, ja, Wahnsinn, Und das ist faszinierend. Das bietet natürlich Möglichkeiten für sehr viele Hersteller, ihre Geräte auf den Markt zu bringen, vielleicht neue spannende Konzepte zu verwirklichen, die mit teuren Prozessoren der anderen Anbieter gar nicht möglich gewesen wären. Geräte mit zu wenig Speicher werden in Zukunft auf Android Go verbannt werden. Ja, muss ich extra erwähnen, dass ich das absolut richtig finde. Jedenfalls XDA Developers hat dann hier herausbekommen, dass es so aussieht, als ob demnächst alle Geräte mit 2 GB RAM oder weniger nur noch Android Go nutzen können. Das normale Android läuft nicht mehr auf Geräten mit weniger als oder mit gleich oder weniger als 2 GB RAM. Da muss schon mindestens 3 GB dann drin sein, damit es noch läuft. Ich halte das sogar für eine zu niedrige Schwelle. Bei mir wäre das durchaus, also 4 GB RAM inklusive kriegt nur noch Android Go. Ja, und nur noch Geräte mit mehr als 4 GB RAM können das normale Android nutzen. Allerdings, da würde natürlich Google sich selbst noch ein Bein schießen, weil die haben ja immer so wenig Speicher drin in ihre Geräten. Da könnten sie ihre eigene Geräte nur noch mit Android Go bespielen. Ne? Vielleicht deswegen. Tja. Aber okay, immerhin, es ist ein Zeichen mal gesetzt worden. Manchmal ist es wirklich skurril zu sehen, wie die Hersteller gezwungen werden müssen, vernünftige Daten in ihre Geräte einzubauen oder den Geräten zu bieten. Ich weiß nicht, das ist doch klar, dass man heutzutage Geräte mit einer solchen Ausstattung, mit normalem Android, das ist doch keine Nutzung, das ist doch eine Katastrophe. Ja, und deswegen, ein richtiger überfälliger Schritt. Übrigens, Samsung hat einen Coup gelandet in Deutschland. Das könnte in Deutschland die Karten für Samsung ganz neu mischen, denn Samsung hat eine Funktion, die offenbar noch kein anderes Android-Gerät in Deutschland bietet. Samsung hat angekündigt, dass demnächst die Personalausweise, ja, ihr habt es richtig gehört, die Personalausweise, auf den Geräten rechtsgültig gespeichert werden können. Und damit kann ein Samsung-Gerät rechtsgültig als Ausweis benutzt werden. Ist das nicht der Hammer? Möglich wurde das mit einer exklusiven Partnerschaft mit der Bundesdruckerei, der Deutsche Telekom Sicherheit und das, wie heißt das in Deutsch, German Federal Office for Information Security, BSI ist es, genau, das Bundesamt für, dieses, Sicherheit, egal, ich weiß nicht mehr genau, wie das ausgeschrieben heißt, also das BSI. Ja. Die haben mit denen zusammen gearbeitet und haben das auf den Weg gebracht und damit ist es jetzt möglich, das Phone als in dem Gerät, das den Ausweis zu speichern, die National ID Card, ja, und damit ist wirklich etwas Nutzen quasi vorhanden, der sonst kein Gerät bieten kann. Ja. Möglich wird es offenbar, oder die Behörden wurden überzeugt, wegen dem Samsung Security Chip, der eingesetzt wurde. Ja. Und man sieht es auch hier, da ist ein Screenshot Mobile Ident, ja, und dann kann man übrigens nicht nur den Personalausweis, sondern auch den Führerschein und andere Karten, auch die Versichertenkarte soll man da offenbar in einem weiteren Schritt speichern können und hat die dann rechtsgültig dabei. Und das finde ich mal wirklich super. Das heißt, man kann im Prinzip die Dinger daheim lassen Und man hat trotzdem seine Dokumente auf dem Gerät dabei. Also natürlich muss ich mich da noch ein bisschen reinarbeiten, ja, wie das dann auch sicherheitstechnisch geregelt wird, wie abgeschottet sind natürlich die Daten davon, ja, ganz klar. Aber das ist wirklich eine total geniale Erleichterung, wenn man sich mal überlegt, mit was man alles schon mit diesen Ausweisen machen kann, auch im elektronischen Bereich. Und das wird sicherlich auch möglich sein, die E-ID quasi direkt vom Smartphone dann zu nutzen, sich zum Beispiel auszuweisen, wenn man, was weiß ich, seinen Punktestand in Flensburg abfragen will. Das geht ja mit dem elektronischen Personalausweis, geht es ja mit der E-ID. Und da braucht man dann eben kein Lesegerät mehr oder sonst irgendwas, sondern dann hat man ja sein Pass, ja, das hat man ja schon gespeichert und dann kann man das direkt abfragen mit dem Gerät. Das wird alles fantastisch werden, super Geschichte. Irre. Ne? Bei der Verkehrskontrolle hält man dann einfach mal das Samsung-Handy dahin. Ne? So, da. Ja, mein Führerschein. Ne? Cool. Gut, dann habe ich noch. Soll ich das erwähnen? Ich erwähne es mal ganz kurz. Da werde ich sowieso noch öfters darüber zu sprechen kommen, aber vielleicht erst nächstes Jahr. Trotzdem möchte ich es mal andeuten schon, weil es heute an vier verschiedenen Stellen schon gelesen habe. MediaTek Dimensity 2000 Prozessor, ja, wird erwartet fürs zweite Quartal 2021. Ja. Der 2000er, also ich, wie gesagt, sage jetzt nicht so viel drüber, aber natürlich darf man da einen riesigen Leistungsschub zum Tausender erwarten sogar. Ja? Und ich bin echt mal gespannt, wie sich das entwickelt. Und mich würde nicht wundern, wenn der MediaTek Dimensity 2000 dann einer der Hauptprozessoren von Huawei wäre. Gucken. Interessant ist auch, Microsoft Surface Duo hat jetzt eine Zulassung bekommen, Bluetooth-Zertifikation. Ja, interessant, allemal. Und es zeigt, dass jetzt dieser Microsoft Surface Duo nicht mehr lange braucht, bis er rauskommt. Also man erwartet es, dass es auf jeden Fall noch 2020 zur ja, Weihnachtszeit rauskommt. Snapdragon 855 Prozessor soll das Teil hier haben. Allerdings ist es noch nicht gesichert. Bluetooth 5.0 ist bestätigt jetzt. Wer sich da noch nichts drüber vorstellen kann, das ist so ein kleines, klappbares, was das kleines, ein klappbares Android-Gerät, ja, ein Android-Phone, ja, und wenn man das ausklappt, hat man so ein kleines Tablet, ja, klappt man zusammen, ist es immerhin noch leicht zu transportieren, also so als kleines Arbeitsgerät finde ich das sehr, sehr interessant. Gerade vielleicht für Microsoft also Anwendungen oder Anwender, die eben Microsoft unbedingt haben wollen, ist es sicherlich sehr, sehr interessant. Sicherlich der richtige Formfaktor dafür. Ich würde mir das auf jeden Fall auch mal angucken. Es wird hier nicht so ein komisches, ja, zehnmal aufgeklappt und schon kaputt Display faltbar genommen, sondern es wird einfach das Vernünftigste gemacht. Man macht zwei Displays. Die sind halt in der Mitte einem kleinen Zwischenraum getrennt, aber das ist nicht weiter tragisch, ja. Und dann hat man hier quasi einen großen Screen, ja, oder bei Bedarf dann eben auch ein Dual-Screen, wo man zwei ganz verschiedene Sachen machen kann. Und damit finde ich, ist das Ganze sehr gut abgedeckt und vor allem braucht man da keine Angst zu haben, dass das Gerät dann irgendwann schnell kaputt geht, was das Display betrifft. Ja. Gut, nicht schlecht. Microsoft Surface Duo, da bin ich wirklich schon gespannt drauf. LG U Plus also LG hat festgestellt, Huawei Equipment ist sicher. Die haben sich da sehr viele Gedanken gemacht, ja, weil es ja da große Beschuldigungen gibt. Und LG ist nicht die einzige Firma, die das festgestellt hat. Viele andere haben das auch schon festgestellt, die sich intensiv mit der Sicherheit von Huawei-Komponenten auseinandergesetzt haben. Andere Firmen, ja. Auch die Deutsche Telekom zählt übrigens darunter. Und keiner dieser Firmen hatte hier Grund, irgendetwas in Frage zu stellen. Beziehungsweise in Frage stellen wurde natürlich alles, aber sie hatten keinen Grund, besorgt zu sein. Alle hatten Huawei zertifiziert, dass sie sicher sind und dass man keinen Anlass hat zur Sorge, ja, was diese Komponenten und die Verwendung dieser Komponenten betrifft. Und so ist eben das auch hier bei einem ausgiebigen Screening bei LG eben zutage getreten. Die sagen jetzt klipp und klar, Huawei-Komponenten sind sicher. Fertig. So. Das wollte ich nur nochmal am Rand erwähnen. Also LG bleibt dann auch bei der Verwendung von einigen Huawei-Komponenten. Denn ja, tatsächlich, so ist das. Auch LG nutzt Huawei-Technik in seinen Produkten. Ja. Damit sind sie bei weitem nicht die Einzige und deswegen haben die auch dieses Screening gemacht, damit eben auch sichergestellt sein kann, dass die LG-Produkte wiederum sicher sind und alles okay. So sieht's aus. Neues Huawei-Gerät, das wir wahrscheinlich niemals sehen werden oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Der Name ist ein bisschen komisch, sehr gewöhnungsbedürftig. Wenn das auf den internationalen Markt kommt, müsste es bestimmt anders heißen. Huawei Mai Meng oder Mai Mang 9. Mai Mang. Ja. man will das ja unbedingt Englisch aussprechen. Ne? Mai Meng oder Mai Meng oder sowas. Ne? Aber nein, Mai Mang. Ja. 9. Smartphone, ja? 5G-Support. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich das einordnen soll. Ja, dieses Gerät. Ich gehe ganz einfach mal aus davon, dass das irgendwo im Midrange-Bereich liegt. Allerdings, wenn ich dann sowas höre wie 6,8 Zoll Display, 2400 mal 1080 Spielpunkte Auflösung, ja, 90,33% Screen-to-Body-Ratio, damit Werbung macht, ja, 64 Megapixel Kamera, 8 Megapixel 120 Grad Weitwinkel Kamera, 2 Megapixel virtuelle Kamera, was immer das auch heißt, ja, und 16 Megapixel Front-Facing-Kamera. Wenn ich das dann so höre, dann würde ich doch gerne weitere Daten sehen. Ja, also noch genauere Daten, was vor allem was der Prozessor betrifft. Es gibt jedenfalls auch eine 8 GB RAM, 128 GB Storage-Version. Ja, der Preis hingegen, der würde eher für Midrange sprechen. Ja, denn das Teil kostet nur $342. Und das seht ihr auch, ne, wie aggressiv hier dieses Mai Mang da auch zur Sache geht auf dem Markt. Ja. Aber wie gesagt, da ich keine Informationen zum Prozessor habe, ja, kann ich das auch nicht genau einordnen, wo das jetzt landen würde. Ja. Und die Frage ist, ob es auch wirklich interessant ist, denn bisher hat es noch keine Hinweise gegeben, dass es außerhalb von China irgendwo veröffentlicht wird. So, der weltweit erste Fullscreen-Fingerprint-Reader ist erschienen. Ja. Ist das ein Scherz? Haben wir schon April? Nein, wir haben keinen April, wir haben Juli. Also muss doch was dran sein. Da muss doch was dran sein hier, ja. Also, wirklich? Ein Fullscreen Fingerprint-Reader? Ich meine, warum muss man solche Technologie entwickeln? Das hat doch wieder Haufen Geld gekostet, ja. Sowas zu entwickeln, aber okay, wenn es denn unbedingt sein muss. Tianma hat jedenfalls sowas vorgestellt. Ich hatte an anderer Stelle gelesen, dass Qualcomm auch irgendwie an so einer Technik arbeitet oder solche Technik hat, ich weiß es nicht genau. Gut, ich meine, Sinn ist, dass man egal wo auf dem Screen, wenn man draufgreift, dass dann Fingerabdruck gescannt werden kann. Das ist mir ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht, wie das funktionieren soll. Ja? Und mich würde nicht wundern, wenn sich das irgendwie als Hoax herausstellen würde. Ja? Wobei, das wäre schon ein ziemlicher Hammer, wenn das hier ein Hoax wäre. Ja? Ich muss das weiter beobachten, aber ich wollte es schon mal hier erwähnen. Wäre schon fantastisch, aber wie das noch genau funktionieren soll, das ist mir ehrlich gesagt noch nicht ganz, erschließt sich das mir, weil da müsste man ja, das komplette Display müsste ja dann auch ein Sensor sein. Von der Größe her, also für mich ist das unlogisch. Mal gucken. Na, vielleicht haben die ja irgendwie eine Lösung gefunden da. Das Asus Republic of Gamer Phone, ja, Nummer 3, bei dem ist ein versteckter 160 Hertz Refresh Rate Modus aufgetaucht. Normalerweise hat das Teil nur 144 Hertz, ja, aber man kann den auch mit 160 Hertz Bildwiederholfrequenz betreiben, das Teil. Übrigens, auch das Teil hat einen Snapdragon 865 Plus Prozessor. Und hat jede Menge Power. Das wird auch demnächst, Moment mal, ich guck mal, ob da schon Näheres bekannt ist. Ja, genau. Also das wird kommen mit 12 GB RAM, beziehungsweise 16 GB RAM, zwei Versionen also, und bis zu 1 TB Storage. 6,59 Zoll Display, Dual-Kamera und 5800 mAh Akku. Natürlich, klar, Republic of Gamer Phones, dreimal dürft ihr raten, ein Gamer Phone. Genau, so sieht's aus. Und das heißt Power, Power, Power und auch für andere Aufgaben vernünftig zu benutzen. Nicht schlecht. Und damit natürlich sehr, sehr interessant. Aber ich glaube preislich trotzdem, dass es ein Asus ist. Ein Asus ist ja nicht besonders jetzt teuer oder so. Aber bei diesen Daten, denke ich, wird es doch schon ins Geld gehen. Ja, hab allerdings auch noch keinen offiziellen Preis. Gut, dann guck ich mal schnell in die Community rein. Ich glaube, da war nicht viel los, weil ja, ich war ja sowieso mit Pokémon beschäftigt, ja, aber es gibt hier noch was. Ah doch, ja, natürlich. Oh, das ist gut, ja. Und zwar der Andreas hat geschrieben, er hat sich einen Xiaomi TV-Stick globale Version gekauft, ja. 1 GB RAM, Bluetooth und so weiter. Richtig coole Geschichte. Ich habe mir den auch gleich mal angeguckt auf verschiedenen Seiten. Ich find so ein Teil richtig cool. Hab dann auch gesehen, es gibt eine Xiaomi TV-Box, 2 GB RAM, ja. Und so weiter. Jetzt bin ich mal gespannt. Leider hat hier der Andreas noch nichts dazu geschrieben, ob es auch wie gut das Teil ist. Ich finde es erstmal auf den ersten Blick finde ich es sehr genial. Er setzt sein Chromecast, schreibt er, und das Fire TV. Ja klar. Im Prinzip ist hier das Fire TV auch nur eine Ansammlung von Apps. Ja, und das kann man sicherlich auch dann mit so einem Stick gut ersetzen, weil das ist ja, ja Android-TV, wenn man so will, ja, oder nicht, wenn man so will, sondern das ist Android-TV plus halt auf dem Stick, ja, also das ist was, was da gerüchteweise Google vorbereitet hat mit diesem Sabrina-Stick oder wie das Ding heißt, das ist hier schon lange erhältlich von Xiaomi, ja, coole Sache. Dann schreibt er auch noch zum NAS, R-Sync statt RAID, interessant, was vielleicht etwas missverstanden werden könnte, fällt bei einem Hardware-RAID-Controller aus, kann man die Platten auch ohne RAID nutzen, weil ja bloß 1:1 Spiegelung bei RAID 1. Ja, also das ist leider nicht ganz so einfach. Zunächst mal ist es so, also ich habe da schon unterschiedliche Erfahrungen gemacht, denn die Sache ist so, dass oftmals proprietäre Systeme benutzt werden, wo man dann eben nicht einfach so die gespiegelte Platte einfach so weiter nutzen kann. Zusätzlich, also das ist eigentlich, soweit ich weiß, schon eigentlich die Norm. Ja, wenn ich jetzt solche fertige Lösungen angucke, Also ich habe da schon vor einiger Zeit mal einen Western Digital Raid gehabt. Ja, ich habe gedacht, das wäre eine gute Idee, diese Western Digital Raid, die Raid-Box, ja, da laufen zu lassen an einem normalen Computer als normale externe Festplatte, so als Datengrab. Ne? Was ist passiert? Natürlich fiel die Western Digital nach kurzer Zeit bereits aus, ja, kaputt, wunderbar. So schnell habe ich noch nie eine Festplatte geschrottet. Die zweite Platte, die lief gut, aber man konnte das RAID nicht mehr herstellen. So war das leider. Die war auch nicht, ohne diese RAID-Funktion war die auch nicht lesbar. Obwohl angezeigt wurde, dass die Spiegelung immer einwandfrei war, bis zu dem Zeitpunkt, als eine Platte über den Jordan gegangen ist. Das sind einfach solche kleinen Sachen, die die Firmen oftmals nutzen, damit man ja nicht einfach so eine andere Lösung nimmt. Ja? Sprich, die Platten rausbaut und ein anderes Gehäuse reinsetzt oder mit einer anderen Platte ersetzt und so weiter. Ne? Das geht nicht. Ja, das ist Branding. Ne? Also, da gibt es eine große Menge an Hürden. Und vor allem dann, und das hat mich am meisten gestört, selbst wenn alles klappt und man tatsächlich hier so ein Hersteller, ein RAID hat, ein RAID-System vom Hersteller, der sagt, nee, also bei uns sind die Platten ganz normal zu benutzen, also wir machen da nichts speziell Proprietäres, damit man das nicht so einfach lesen kann. Ja? Wenn alles ganz normal funktioniert, wenn ich dann die Platte ersetze, ja, kann es Tage dauern, bis das RAID quasi wiederhergestellt wird. Ja, unglaublich. Ja, ich habe da schon so viele Tech-Sendungen gehört, die Leute sind verzweifelt, auch Profis, die sind daran verzweifelt, weil dann eben das RAID-Herstellen so weit gedauert hat. Wisst ihr, das Problem ist ja, wenn man das als Hauptplatte nutzt, als Hauptsystem nutzt, ja, also so einen halben Tag ohne Platte, das kann man gerade noch aushalten. Aber wenn man dort seine Daten hat und muss vielleicht 2 Tage warten, bis das RAID neu aufgebaut ist, ja, wobei es gibt glücklicherweise auch Systeme, wo man quasi das RAID schon nutzen kann, auch wenn es noch nicht ganz aufgebaut ist, zumindest die eine Platte nutzen kann. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ja. Das war mir alles zu unsicher. Ja. Ich weiß gar nicht, ich finde das mit diesem R-Sync, finde ich unendlich viel besser. Ich weiß nicht, also ich sehe da keinen Grund, warum ich die als RAID laufen lasse. Das war ja eigentlich meine Idee, ich lasse es als RAID laufen. Ja. Aber dann habe ich gedacht, warum? Ich mache das mit R-Sync und wenn eine Platte abnippelt, habe ich die andere einfach so da, nimm eine x-beliebige Platte übrigens von einem anderen Hersteller, auch übrigens die Backup-Platte könnte auch wesentlich größer sein, ja, als die alte. Das heißt, ich muss da nichts mehr gucken. Ja? Und sie könnte sogar kleiner sein, wenn nicht so viele Daten geschrieben sind. Ja? Also ich habe jetzt eine 4 Terabyte. Ja? Ich habe 2 4 Terabyte Seagate. Jetzt habe ich aber die eine, oder habe bis jetzt nur etwa 2, irgendwas Terabyte draufgeschrieben. Ja? So, das heißt, ich könnte jetzt eine 3 Terabyte nehmen, wenn ich die gerade parat habe oder gerade günstig kriege. Und könnt erstmal die Backup-Platte auf 3 Terabyte setzen. Ja, also quasi. Ja? Und das ist wieder der nächste Punkt. Ich muss da eigentlich gar nichts groß wiederherstellen. Ich muss nur wieder ein neues Backup auf die neue Platte machen. Das war's. Ja, also wenn ich jetzt die Hauptplatte habe, wenn die jetzt zum Beispiel kaputt geht, nehme ich die Backup-Platte als Hauptplatte und setze die neue Platte als Backup-Platte rein. Fertig. So werden die Platten auch abgenudelt bis zum Schluss und werden nicht sinnlos ausgetauscht sozusagen. Ja. Weil die Backup-Platte eben immer ein Tick weniger benutzt wird natürlich als die Hauptplatte. Nicht extrem viel weniger, leider muss man ganz klar sagen, ja, weil die läuft bei meinem Dock eben auch mit. Ja. Aber ich sehe es hier zum Beispiel bei der, beim Load Cycle Count, ja, ist, die ist, der ist immer niedriger, ja. Ach ja, Load Cycle Count, da wollte ich euch auch noch auf dem Laufenden halten, aber kann man den Satz beenden. Also, das heißt, ich kann jede Backup-Platte, ja, nutzen, sofern das, die gespeicherten Datenmengen das nicht übersteigt. Und das Erweitern dieses NAS ist super einfach. Ja? Das heißt, wenn ich dann eine größere Festplatte, zum Beispiel, ich entschließe mich, wenn eine kaputt geht, okay, ich nehme jetzt eine 8 Terabyte Platte, ja? ich switch das Teil um auf 8 Terabyte, ja? Dann mache ich einfach ein Backup, ja, auf die 8 Terabyte Platte, ja? Und kann das dann einfach so lang benutzen, ja, bis die 4 GB auch um ist, ja, und dann ersetze ich die auch durch eine 8 Terabyte, dann wird auch wie hier wieder die älteren wieder vorgeschickt, ja, und so. Oder ich könnte zum Beispiel auch hingehen, könnte sagen, die neue Platte ist jetzt auch die Hauptplatte, die alte Platte bleibt tatsächlich die Backup-Platte, so lange bis eben die 4 GB erreicht sind oder überschritten werden, und dann setze ich dort eben eine 8 Terabyte Platte ein. Coole Sache, ne? Habe ich eben Gigabyte irgendwann gesagt? Möglicherweise, egal. Ja, also, hier seht ihr, dass das System äußerst flexibel ist und rsync arbeitet jetzt per Cron wunderbar beim Einschalten. Ja, nach 5 Minuten nach dem Einschalten wird das Backup gemacht. Einwandfrei, und ich kann, wenn ich wichtige Daten übertrage, kann ich auch ein Backup durch einen einfachen, simplen Befehl sofort veranlassen. Ist also kein Thema. Und somit habe ich ein mega flexibles System, das, ja, ich glaube, so schnell kann man kein RAID aufbauen. Rsync ist relativ schnell. Wenn hier die Daten von der einen Platte auf die anderen kopiert werden, geht es ratzfatz, selbst auf dem Raspberry Pi. Und damit war es das dann. Ja. Coole Sache. So, hier wollte ich noch was gucken. Ich habe nämlich hier noch die Daten. Ich habe ja die Seagates mit dem Seachest Utility nochmal bearbeitet. Dabei ist eigentlich, hat sich das sogar ein bisschen verschlechtert, meiner Meinung nach. Ja, keine Ahnung wieso, aber ich kann es auch nicht verhindern, dass die Platten in den Bereitschaftsmodus gehen, weil eben mein Dock das hardwaremäßig wohl macht. Und jetzt bin ich bei einem Load Cycle Count bei der Hauptplatte bei 1012 und bei der Backup-Platte bei 906. Das ist nicht ganz, also mir wäre es lieber, wenn es deutlich weniger wäre, aber es ist noch im grünen Bereich. Insgesamt ist es jetzt ein Durchschnitt von 5,38 pro Stunde. Das ist okay. Ja, wenn man sich das dann ausrechnet, so alt wird die Platte bestimmt nicht, als dass sie durch den Load Cycle Count kaputt gehen würde. Ja. Und ja, die letzte Woche, also nach der Änderung, es ist schwierig zu sagen, weil es könnte auch ganz einfach sein, dass eben die Nutzung, das Nutzungsverhalten sich in der letzten Woche etwas verändert hat. Deswegen werde ich das nochmal eine Woche überprüfen. Allerdings, die vorher war das ein Load-Cycle-Count-Durchschnitt von 4,56 und jetzt ist es, letzte Woche war es ein Durchschnitt von 6,28. Gesamtdurchschnitt ist eben 5,38. Bei der Backup-Platte waren das vorher, also Woche vorher 3,58, letzte Woche 4, beziehungsweise danach, nach der letzten Woche 4,81, da habe ich jetzt keine separate Woche rausgerechnet bisher, weil ich denke, das ist uninteressant. Also so wird das aufgeteilt werden. Da seht ihr auch, dass eben die Backup-Platte ganz leicht weniger belastet wird, was natürlich dann auch hier meiner Logik entgegenkommt, dass eben die Backup-Platte tatsächlich länger halten wird als die Hauptplatte, sofern natürlich da kein versteckter Defekt irgendwo dran ist. Und dann wird sich das hoffentlich jetzt so einpendeln. Ja, mit diesem Load-Cycle-Count muss ich halt durch. Ich meine, wie gesagt, in der Zeit, wie viel waren das jetzt, wie viele Tage? Ich glaube, das waren jetzt so 17 Tage. Also die Power-Hours kann ich ja sehen, also Power-On-Hours. Ja, das war jetzt insgesamt Power-On 188 Stunden. Und das sind eben schon 1012 Load-Cycle-Counts. Das ist eine Schwierigkeit. Aber das ist so in dem normalen Bereich noch, ja, so in der normalen Größenordnung. Da gibt es wesentlich Schlimmeres. Mal gucken. Ich hoffe, dass die jetzt lange halten. Ich habe auch hohe Anforderungen. Ich muss sagen, 5 Jahre. Wenn es weniger als 5 Jahre halten wird, wäre ich ziemlich enttäuscht davon, ja, von der Nassplatte. Allerdings würde ich dann trotzdem meinem Doc die Schuld geben, weil es eben hier in den diesen Stromsparmodus fährt. Vielleicht werde ich mich auch dazu irgendwann mal durchringen und das Ganze mit einem neuen Doc betreiben, ja, wo das vielleicht nicht mehr passiert. Aber im Moment sehe ich da keinen Anlass. Ich werde natürlich den Load-Cycle-Count weiter im Auge behalten. Gut, und damit komme ich zur App der Woche. Diesmal ist es eine App, da habe ich mich mal wieder gefragt, Mensch, kann das sein? Die war noch nicht App der Woche wirklich. Ich habe dann wirklich alles durchgeguckt, ja, mit der Suche, na, konnte nichts finden. Also, falls die jetzt doch irgendwann mal App der Woche war nicht, und die Suche wieder nicht funktioniert hat oder so, dann sorry, aber ich habe es nicht gefunden. Denn eigentlich müsste diese App schon längst App der Woche gewesen sein. Ihr wisst ja, ich bin für die Verwendung von alten Smartphones immer Feuer und Flamme. Ja? Die werden immer mit anderen Aufgaben betreut, meistens als MP3-Player, ja, zum Einschlafen so, ne, und so weiter. Oder für Bilderrahmen oder alles Mögliche, ja, was man eben aus diesen alten Tablets und Smartphones alles machen kann, damit man das nicht einfach so in den Elektronikmüll übergibt, nur weil man sich ein neues Gerät geholt hat. Ja. Da ist eine Verwendung, da habe ich mich schon oft gefragt, Mensch, wie sieht denn das aus? Das wäre doch eine gute Sache. Und tatsächlich, es gibt eine Möglichkeit, die interne Kamera zu benutzen, um eine IP-Webcam zu machen. Diese kostenlose App, die gibt es auch in der Pro-Version, aber ich rede jetzt einmal von dieser kostenlosen App, die braucht keine Internetverbindung und die stellt auch, außer ihr wollt es explizit haben, keine Webcam ins Internet, sondern die ist nur für eure für euer internes Netzwerk erreichbar. Ja. Und damit kann man wunderbare Sachen machen. Sei es jetzt als Überwachungskamera oder als ganz normale Webcam, die man eben zum Beispiel über einen Server rausgibt. Ja, oder einfach nur als Beobachtungskamera, beispielsweise eine Wettercam ist eine coole Geschichte. Wisst ihr, nicht ins Internet stellen unbedingt. Ja, gut, das könnte man machen, muss man aber nicht. Sondern einfach das zum Beispiel an einer schönen Position anbringen, beispielsweise auf dem Dach, ja, braucht man nur eine Stromversorgung, das Wi-Fi reicht normalerweise aus, euren Router zu erreichen, und dann könnt ihr beispielsweise von oben hier, ja, den Blick von eurem Dach aus jederzeit abfragen. Ja. Es gibt eine schöne Konfigurationsschnittstelle, die ihr zum Beispiel auch im Browser aufrufen könnt, ja. Aber auch mit Apps von anderen Android-Applikationen, klar. Beispielsweise TinyCam-Monitor wird unterstützt, ja. Oder einfach eben im Browser euch angucken. Und zwar nicht nur Bilder, sondern auch Videos, ganz klar, so ein Video-Stream. der euch da gezeigt wird. Bei der Vollversion ist natürlich klar, gibt wie gesagt da noch mehr Funktionen, kann man als Babykamera benutzen, beispielsweise Tierkamera, ne? Oder eben auch als Bewegungserkennung, Geräuscherkennung ist übrigens auch dran, man kann tatsächlich auch Geräusch damit übertragen, ja? Und ja, das schön oben anbringen und dann das nächste Gewitter total aufzeichnen, live, ne, mit Geräuschen und allem möglichen, wunderbar, kein Problem. Auch Nachtsicht kann man einschalten, wenn das dann die Hardware hergibt, ja. Und es gibt auch verschiedene Webrenderer, wo ihr auswählen könnt, Flash, JavaScript und weitere. Ja. Ihr könnt die Videoaufnahmen machen in WebM, MOV, MKV oder MPEG-4. Ja. Audio als WAV, Opus und AAC. Ja, das geht. Ihr könnt mit Tasker das Ganze integrieren. Zum Beispiel die Bewegungserkennung und die Geräuscherkennung und könnt dann zum Beispiel auch eine Aktion ausführen, also beispielsweise gibt ja mittlerweile von Ring beispielsweise die Sirenen etc. Ihr könnt dann mit Tasker beispielsweise die Sirene auslösen von Ring, ja, und oder euch eine Benachrichtigung per Mail oder per Line, IFTTT kann ja auch Line-Nachrichten verschicken beispielsweise, eine wunderbare Sache übrigens, und da könnte man dann quasi mit Tasker wiederum IFTTT ansprechen und könnte sagen, so jetzt Line-Benachrichtigung, Geräusch erkannt oder Bewegungserkennung, ja, und dann eventuell vielleicht sogar noch ein Bild, ein Screenshot oder ähnliches da machen. Ja. Coole Geschichte, also ihr seht, das ist eine fantastische Möglichkeit und das alles mit einer ganz normalen Kamera eures Smartphones und das muss eben hier kein aktuelles Gerät sein. Ab Android 4.1 könnt ihr sogar hier alle Funktionen benutzen und also es geht hauptsächlich um das MPEG-4 und AAC bei dem Android 4.1. Und dann könnt ihr eure alten Smartphones wieder zum Leben erwecken. Übrigens ganz ein kleiner Tipp, wenn ihr euer altes Smartphone habt, ja, da gibt es ja schon lange keine Updates mehr. Das ist also ein Sicherheitsrisiko, ganz klar. Wenn ihr das aber nur in eurem internen Netzwerk nutzen möchtet, ja, könnt ihr das auch so drehen, dass eben euer Router das nicht mit dem Internet verbindet, da müsst ihr mal gucken, in eurem Router gibt es oftmals Einstellungen für die einzelnen Geräte, wo diesen Gerät verbietet, eine Wide Area Network Verbindung zu machen, ja, und nur im lokalen Netzwerk untereinander eine Verbindung zu erstellen. Und damit habt ihr dann einen riesen Teil quasi eurer Sicherheitsstruktur gewährleistet, weil dieses Gerät nicht direkt mit dem Internet verbunden ist und trotzdem könnt ihr das nutzen als Kamera in eurem Wi-Fi. Ich sag's deswegen dazu, weil wenn ihr das über Wi-Fi verbindet, muss das ja mit eurem Router verbunden werden. Ja? Und dazu, wenn ihr das also dann nicht sperrt nach außen, habt ihr ja ein uraltes Smartphone permanent im Internet hängen. Das ist vielleicht keine so gute Idee. Ja? Aber wenn ihr eben diese Verbindung nach außen sperrt, könnt ihr zwar einige Funktionen eventuell nicht mehr nutzen, aber trotzdem intern im Netzwerk könnt ihr immerhin noch alles machen. Ja, ist doch super, oder? Weißt du, könnt ihr euren Garten auch überwachen, ja, angucken, ja, alles okay, ja, Nachtsichtmodus aktivieren, nachts mal die Tiere filmen, auch mit der Bewegungserkennung dann automatisch aufzeichnen lassen. Wunderbar, ja, coole Sache, so viele Möglichkeiten. IP-Webcam, wie gesagt, es gibt eine kostenlose Version davon, die habe ich auch verlinkt in den Shownotes, aber auch eine Premium-Version davon mit wesentlich mehr Funktionen. Moment mal, ich guck gerade mal, was da noch drin. Es steht jetzt nicht unbedingt drin. Gut, okay, müsst ihr mal schauen. Möglicherweise ist hier diese Beschreibung bei der normalen ohne Premium-Version einfach 1:1 übernommen worden. So sieht es aus, ja. Was dann dort geht in der kostenlosen Version. Ja. Video-Chat-Support, hätte ich fast vergessen, gibt's übrigens auch. Cool, ne? Wahnsinn. Also, IP-Webcam im Play Store zum Download. Link findet ihr in den Shownotes. Und damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Dort könnt ihr alles loswerden. Link dazu und die Links zu einigen behandelten Themen und auch besonders natürlich zur App der Woche findet ihr ebenfalls in den Shownotes. In eurem Netcast Podcast Player müsst ihr mal gucken. Dort findet ihr die Möglichkeiten irgendwo, gibt es eigentlich bei fast jedem Player, hier weitere Informationen zu der Sendung zu finden und dort findet ihr dann eben auch die Links dazu. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.